Wien, 1914. Ein Abend in der besseren Gesellschaft. Eingeladen haben der Hofschauspieler Eugen Bischoff und seine Frau Dina. Zu Gast sind Dinas Bruder Felix, der Ingenieur Waldemar Sollgrub, der Arzt Dr. Gorski und der Rittmeister von Josch. Der Hausherr ist in einer Berufskrise, aber er weiß noch nicht, dass er auch finanziell ruiniert ist. Ein Abend, der mit Hausmusik und Klatsch über mysteriöse Selbstmorde anfängt und der mit einem weiteren Selbstmord endet. Oder war es Mord? Am Ende dieses Abends suchen vier Männer nach einem Mörder. Denn es gibt ein Opfer, ein Indiz, ein Motiv, einen Ankläger und einen Berichterstatter. Gottfried Freiherr von Josch. Meine Arbeit ist beendet. Ich habe die Ereignisse des Sommers 1914 niedergeschrieben. Jene Folge tragischer Begebenheiten, mit denen ich auf so sonderbare Art verknüpft gewesen bin. Ich habe die volle Wahrheit geschrieben. Nichts übergangen, nichts unterdrückt. Wozu auch? Ich habe keinen Anlass, irgendetwas zu verheimlichen. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Sollgrub, Waldemar Sollgrub, Ingenieur. Und Sie sind? Ich bin der Herr mit dem Gesicht wie tausend andere, Freiherr von Josch. Sie haben ein feines Ohr. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment oder als Beleidigung auffassen soll. Ich habe es lediglich gehört. Über die Entfernung, das ist erstaunlich. Rauchen Sie? Danke, nein. Nicht während man musiziert. Dina, ich gratuliere dir, gratuliere. Wunderbar, Ihr Vibrato, Dina, ganz wunderbar. Du bist so blass heute, hast du Sorgen? Und Ihre Bogenführung, Eugen, wird auch immer besser. Na, wenigstens etwas, das besser wird. Aber ich glaube, Sie schmeicheln mir nur. Eugen, wo steht denn der Portwein? Ich möchte unseren Gästen etwas anbieten. Ja, ich komme. Dina. Bitte sei so lieb, hilf mir. Ein. Vielleicht empfinden Sie es als aufdringlich, aber ich würde gerne noch mehr über Ihre bemerkenswerte Fähigkeit erfahren. Ja, was soll ich Ihnen da erzählen? Jetzt eine Zigarette? Echt türkisch? Nein, danke, ich rauche nur Pfeife, aber die habe ich in meinem Mantel in der Garderobe. Naja, vielleicht das. In meinem Stammcafé, da saß heute ein pensionierter Kanzleirat am Nebentisch. Der las seinem halbblinden Freund aus der Zeitung vor. Ich habe keineswegs gelauscht, ich habe eine Partie Schach gespielt und gewonnen. Und trotzdem war ich hinterher bestens informiert über die Schlagzeilen des Tages. Verstehe. Eine akustische Fotografie sozusagen auf einer hochempfindlichen Platte. Schadenfeuer auf dem Nordwestbahnhof, Skandal in der Kunstschau, Arbeiterunruhen in Petersburg, ja, und dann die Meldung vom Zusammenbruch des Bankhauses Bergstein. Mhm. Sie wissen wahrscheinlich, dass unser Freund und Gastgeber Eugen Bischoff sein Vermögen dieser Bank anvertraut hat. Baron! Sind Sie verrückt geworden? Wollen Sie wohl Ihren Mund halten? Glauben Sie denn wirklich, wir würden hier friedlich Hausmusik machen, wenn Eugen auch nur eine Ahnung hätte? Also das ist wirklich merkwürdig. Alle Welt weiß davon, nur das Opfer nicht. Felix, kommst du einen Augenblick zu uns? Ja, sofort, Eugen. Josch? Josch, ich warne Sie. Das ist wirklich merkwürdig. Felix meint es nur gut. Er will seinen Schwager schonen. Finden Sie nicht auch, Dina, bewundernswert, wie sie die Ruhe bewahrt und alles von ihrem Garten abwehrt? Sie finden Theorie, dass Kreativität erst durch Verdrängung entsteht? Ja, die hilft mir auch nicht, wenn ich diesen Schurken nicht zu fassen kriege. Ich sehe ihn einfach noch nicht. Dina, bitte du, nur ein Wort. Dina, entschuldige, bist du so unhöflich zum Bauern? Er ist nicht der, für den du ihn hältst. Dina, Schwesterchen. Waldemar und ich wollten dich etwas fragen. Und in eurer Rolle? Sie finden noch nicht den Zugang, nicht? Nein. Richard III. Muss ein Erfolg werden. Verstehen Sie, Doktor? Ja, wenn ich nur einen Knopf seiner Uniform in Händen halten könnte, dann wüsste ich schon, wie ihn anlegen. Ich habe nicht gedacht, dass Eugen schon so alt ist. Er ist eine imponierende Erscheinung auf der Bühne. Ja, seine Kräfte haben in letzter Zeit sehr nachgelassen. Jede zusätzliche Belastung könnte in der Tat sehr gefährlich. Wo ist denn eigentlich... Sie spielen, warum? Nein, nein, ich klimpere. Sie wollten uns doch diese mysteriöse Geschichte erzählen, Eichen, damit wir dazu unsere Meinung äußern können. Vielleicht sogar die Wahrheit herausfinden. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen. Und was tun wir nicht alles, ihr zu entkommen? Der Offizier hatte einen jüngeren Bruder in der Stadt, der Maler, ein Schüler der Akademie gewesen ist. Und dieser Bruder, der Maler, hat nun eines Tages Selbstmord begangen. Er hatte aber keine Schulden, keine Liebschaft, keine Krankheit. Also völlig unmotiviert. Solche Fälle ereignen sich häufiger, als man glaubt. Die Polizeiberichte behelfen sich gewöhnlich mit der Wendung momentane Sinnesverwirrung. Ja, davon war damals auch die Rede. Aber die Familie gab sich damit nicht zufrieden. Und der Offizier ging nach Wien, um Licht in die Sache zu bringen. Er suchte Bekanntschaft mit allen Menschen, mit denen sein Bruder Umgang hatte. Er wurde Schüler der Akademie. Er ließ sich sogar in einen italienischen Sprachkurs für Anfänger einschreiben, den der Junge besucht hatte, obwohl er selbst als Marineoffizier die Sprache bestens beherrschte. Und das alles tat er in der Überzeugung, dass er irgendwann unversehens auf die Ursache des rätselhaften Selbstmordes stoßen müsse. Fantastisch. Ein Leben in der Haut eines Toten. Und wie lange hat er das durchgehalten? Na, volle 2 Monate. Dann kam er eines Abends sehr verspätet nach Hause. Der Wirtin fiel das auf, weil er sonst immer um dieselbe Zeit das Abendessen nahm. Sie will es ihm bringen, aber er hat sich schon in seinem Zimmer eingeschlossen. Auf einmal hört sie drinnen Lärm, wie von einem Kampf, und gleich darauf einen lauten Schrei. Sie rüttelt an der Tür, ruft, schlägt Alarm, sie sprengen die Tür auf. Das Zimmer ist leer. Der junge Offizier hat sich eine halbe Minute zuvor aus dem Fenster gestürzt. Auf dem Schreibtisch liegt noch seine glimmernde Zigarette. Wie bitte? Aus dem Fenster gestürzt? Ja. Er hatte doch als Offizier eine Waffe. Ja, ganz richtig. Der Revolver fand sich in seinem Schreibtisch. Intakt, aber nicht geladen. Und daneben eine ganze Schachtel voll Patronen. Weiter? Nichts weiter. Er hat Selbstmord begangen, wie vorher sein Bruder. Und wenn er die Lösung des Rätsels gefunden hat, muss er wohl seine Gründe gehabt haben, das Geheimnis mit sich zu nehmen. Also er hat kein Schreiben hinterlassen? Keine Erklärung? Natürlich nicht. Wenn er nicht einmal dazu kam, seinen Revolver zu laden, wer hätte ja Zeit finden sollen, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Ich bitte Sie, hören Sie auf mit diesem Klavierspielen, Josch. Ja, ja. Ja, ganz verrückt. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Ja. Jetzt sitzen wir alle im Halbdunkel. Wie eine Versammlung von Gespenstern. Und wer bannt den Spuk? Das Wunder des neuen Zeitalters, die Elektrizität. Ein Griff nach dem Schalter, der Strom fließt. Das war Licht. Exzellent, bravo, bravo. Verstehen Sie nur, Eugen, Sie haben die ganze Geschichte erfunden, um die Wirkung Ihres dramatischen Talents an uns zu erproben und uns das Gruseln zu lehren. Nein, nein, nein, Doktor, gar nichts habe ich erfunden. Es ist erst ein paar Wochen her, dass sich das zugetragen hat. Der Offizier war ein Freund meiner Familie. Nur in allen Zeitungen konnte man doch... Apropos, haben Sie heute schon die Zeitung gelesen? Na, die Arbeiterunruhen in Petersburg. Nein, ich konnte die Zeitung nirgends finden. Ach, ich glaube, ich habe sie vorhin in die Bibliothek verschleppt. Mord? Wie bitte? Haben Sie die Absicht, Ihre Experimente fortzusetzen, Baron? Es war Mord. Eine sehr ungewöhnliche Art von Mord. Aber es gibt einen Mörder. Das steht fest. Was, ein Mord, der perfekt getarnt ist als Selbstmord? Bitte, Dina, spielen Sie uns doch noch etwas vor, ja? Bitte, Dina, vielleicht den letzten Satz der Kreuzersonate. Oder die Wut über den verlorenen Groschen. Baron. Schlaflosigkeit. Schon halb acht. Sie wollten uns doch noch aus Ihrer neuen Rolle vorspielen, Eugen. Nein, heute noch nicht. Ein anderes Mal. Aber warum denn nicht? Eine Art Generalprobe vor guten Freunden. Nein, nein. Ich lasse mich sonst nicht bitten, aber heute geht es nicht. Sie können diesen Schurken noch nicht fassen. Sie haben sein Bild noch nicht plastisch und lebendig vor sich, nicht wahr? Ja, ja. Warum nicht jetzt? In 2 Minuten bin ich wieder da. Wo gehen Sie hin? Ja, nur rasch hinunter in den Pavillon. Müssen Sie nicht etwas schminken, Eugen? Wir verzichten auf die Maske. Schminken? Nein. Den Knopf an der Uniform will ich sehen. Ihnen ist nicht gut, Baron, nicht? Ja, die Luft, die ist wirklich zum Ersticken. Wieso, in den Pavillon? Eugen poppt im Sommer immer seine Rollen. Wahrscheinlich schaut er noch einmal ins Textbuch. Ja. Wunderbar, wenn er nur wieder an sich glaubt. Ja. Gibt es noch etwas, Portman? Oh, und mein Haar hat ja den alten Gärtner umgerannt. Der mäht immer noch den Rasen. Schnitter tot. Ja, bitte? Was sagen Sie? Mit seiner Sense sieht er ganz so aus. Ach, Dina, komm. Willst du nicht etwas singen? Dieser Dr. Freude ist übrigens Jude. Guten Abend. Guten Abend. Dina. Dina. Hat das wirklich sein müssen? Dieses Lied. Du hast mich damit hinausgetrieben. Nein, Dina, bitte. Geh jetzt nicht weg. Josh. Ja, ich bin doch hier. Im Haus. Dina. Dina. Oh Gott. Wie steht's? Gibt es noch Hoffnung? Die Wunde muss nicht unbedingt tödlich sein. Aber er hat ja sehr viel Blut verloren. Der Puls. Wenn er nur bald in ein Hospital käme. Eugen. Es wird ja alles gut. Ja, Sie sind hier. Ihr Anblick scheint ihn aufzuregen. Baron, bitte gehen Sie. Ja. Was? Was sagen Sie da? Eugen! zu spät. Es ist zu Ende. Doktor. Das ist sinnlos, wenn Sie weiter hier warten. Die gnädige wie geht es, Frau Dina? Will Sie nicht sehen. Ja, kann ich. Dr. Gorski? Auch Sie sind es, Baron. Ja. Wie sehen Sie denn aus? Sie können es sich ruhig im Pavillon bequem machen. Unseren Freund unter dem Tuch stören Sie nicht mehr. So, ein Cognac wird Ihnen sicher gut tun. Danke Ihnen. Offizier hin oder her, ich möchte wetten, Ihr Friedensoffizier habt nicht oft eine Leiche gesehen. Ich habe den russisch-japanischen Krieg mitgemacht. Tsushima. Munho. Mhm. Da war ich. Haben Sie davon gehört? Nein. Munho, das ist ein Fluss. Gelbes Wasser zwischen Hügelketten. Sagen Sie, eines Morgens. 500 oder mehr. Einer neben dem anderen. Eine ganze Schützenkette. Mit verbrannten Händen und verzerrten gelben Gesichtern. Teuflisch. Eine Kontaktmine. Hochspannungsstrom. Oh. 1200 Volt. Meine Arbeit. 5 Jahre ist das her. Alles Asche und Staub heute. War Eugen Bischof eigentlich fromm? Fromm? Als ich in den Pavillon kam, konnte er noch sprechen, ein paar Worte nur. Aber sehr sonderbar. Ob man im Angesicht des Todes wieder die alten Schauermärchen... Ach was. Den Krieg wollen Sie jetzt abschaffen. Gut, bin ich auch dafür. Aber was hilft das? Die menschliche Niedertracht bleibt. Und die ist von allen Mordwaffen die mörderischste. Ja, aber Eugen Bischof ist doch freiwillig aus dem Leben geschieden. Sind Sie ganz sicher, Baron? Ich war der Erste hier im Pavillon. Die Tür war von Ihnen versperrt, ich habe Sie eingerannt. Und ich habe sein Gesicht gesehen. Das Entsetzen in den Gesichtern der 500 vom Munho-Fluss. Er hat Angst gehabt, irrsinnige Angst. Und vor dieser Angst hat er sich zu seinem Revolver geflüchtet. Ach, Sie meinen, er hat erfahren, auf irgendeine Weise erfahren, dass sein Bankhaus zusammengebrochen ist. Ach was, um Geld ist es hier nicht gegangen. Sie müssten sein Gesicht gesehen haben. Erklären lässt sich das nicht. Er hat es seinem Mörder aber nicht leicht gemacht. Seinem Mörder? Dem, der ihn in den Tod gehetzt hat. Sehen Sie, dort stand Eugen und da, wo Sie jetzt stehen, der andere. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen gehen, Baron. Zu spät, Doktor, zu spät. Sie sind noch da, Baron, das trifft sich gut. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Felix! Bitte bleiben Sie, Doktor. Es kann einer der Fälle eintreten, in denen sich die Anwesenheit von Dritten als nützlich zu erweisen pflegt. Sulkrup und Dr. Gorski sind meine Freunde. Ich lege Wert darauf, dass Sie ein möglichst klares Bild der Sachlage erhalten. Deshalb werde ich nichts verschweigen. Auch nicht die Tatsache, Baron, dass Dina vor 4 Jahren ihre Geliebte gewesen ist. Ich war auf Attacken gefasst, aber nicht darauf, dass Sie auch Dina mit hineinziehen. Meine Schwester hat mich zu dieser Offenheit ermächtigt. Dann bitte ich fortzufahren. Diese Beziehung dauerte nicht ganz ein halbes Jahr und nahm ein Ende, als Sie die Lust ankam, eine Weltreise zu unternehmen. Und als Sie nach einem Jahr zurückkamen, fanden Sie Dina verheiratet. Mit Eugen Bischof. Das ist eine Frau, die Sie natürlich als Ihren persönlichen Besitz betrachteten, sich von Ihnen losgemacht hatte. Diese Niederlage, Baron, die konnten Sie natürlich nicht ertragen. Ich habe Sie lange Zeit hindurch beobachtet. Ich sah Sie auf den sonderbarsten Wegen näher kommen. Ich sah Sie Kreise um dieses Haus ziehen. Sie wurden immer enger. Tja, und eines Tages waren Sie wieder da. Und für mich stand fest, dass Sie nur ein Ziel hatten. Das Ziel, diese Ehe zu zerstören. Aber, Baron, das ist jetzt vorüber. Sie haben Ihr Spiel verloren. Baron, ein entscheidender Fehler, verstehen Sie? Denn niemals Niemals wird meine Schwester einen Mann auch nur in ihrer Nähe dulden. Einen Mann, der den Tod ihres Gatten auf dem Gewissen hat. Aber Sie wollen doch nicht allen Ernstes mir eine Schuld an diesem traurigen Geschehen geben. Felix, Sie lächeln im Affekt. Die Polizei wird... Ja, sicherlich, selbstverständlich. Die Polizei wird auch nur einen Selbstmord konstatieren. Und trotzdem gibt es einen Mörder. Denn Ihr Wissen über Dinge, Baron, über Dinge, die wir Eugen so lange wie möglich verheimlichen wollten, dieses Wissen war Ihre Waffe. Als Eugen das Zimmer verließ, sind Sie ihm gefolgt. Sie haben ihm gesagt, dass er sein Geld verloren hat. Und keine 2 Minuten später, wie Sie es erwartet, wie Sie es kalkuliert hatten, fiel der tödliche Schuss. 2 Schüsse sind gefallen. Ich habe den Pavillon nicht betreten. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf. Ihr Ehrenwort? Als Offizier? Sehr gut. Das vereinfacht die Sache erheblich. Denn, Baron, der unbekannte Besucher hat etwas am Tatort vergessen. Als wir in den Pavillon kamen, lag ein Gegenstand auf dem Tisch. Sehen Sie? Dieser hier. Merkwürdig, nicht? Alle Welt weiß davon, nur das Opfer nicht. Josch. Wahrheit ist schwer zu ertragen, auszuweichen. Ja, Felix, die Pfeife gehört mir. Dann wäre die Sache wohl klar, Baron. Sie haben mir vor Zeugen Ihr Ehrenwort gegeben, dass Sie nicht im Pavillon waren. Ihr Ehrenwort als Offizier. Den Gegenbeweis halte ich hier in Händen. Also, ich würde mir erlauben, nach Ablauf dieser Woche das Ehrengericht Ihres Regiments über diese Sache zu informieren. Ich denke aber, dass ein Offizier eine solche Angelegenheit sicher auf seine Weise widerlegen kann. Schnell, ein Stuhl auf der Linie. Du tust dem Baron Unrecht, Felix. Er hat mit dem Mord so wenig zu tun wie du und ich. Waldemar, ich denke, du bist mein Freund. Pass auf! Als die Schüsse fielen, war Freiherr von Josch oben im Haus. Das hat ihr Diener ja bestätigt. Jana, und? Ich habe Grund zu der Annahme, dass sich der unbekannte Besucher Eugen Bischofs in dem Augenblick noch im Pavillon befand, als die beiden Schüsse fielen. Ich habe nur einen gehört. Es waren aber 2. Ah, in der Tapete, da steckt noch das Geschoss. Also, er hat zuerst einen Schuss auf seinen Verfolger abgegeben und unmittelbar darauf die Waffe auf sich gerichtet. Und die Türe, die von innen versperrt war? Das ist noch ein schwacher Punkt in meinen Überlegungen, das gebe ich zu. Und die Pfeife? Die steckte im Mantel des Barons oben im Flur. Jeder, der seine Gewohnheiten kannte, hätte sie mitnehmen können. Jeder, Felix. Vielleicht hat sie Eugen Bischof selber mitgenommen. Ja, aber was denn? Wozu denn? Warum? Denn ihr wisst doch sehr gut, dass er Tabak verabscheute. Vielleicht als Requisit für die Rolle. Als Knopf an der Uniform. Doktor, als ich hier eintrat, da war noch Glut in der Pfeife. Und dort, sehen Sie, auf dem Fußboden, da liegt ein 50 Dutzend verbrannter Streichhölzer. Also hat Eugens letzter Besucher aus dieser Pfeife geraucht. Es war noch Glut in der Pfeife, das ist es. Auf dem Schreibtisch lag noch eine brennende Zigarette, versteht ihr? Das ist kein Wort, Waldemar. Er hat sich eingeschlossen wie Eugen Bischof. Und dann, als die Wirtin die Tür aufbrach, lag auf seinem Schreibtisch noch die brennende Zigarette. Der Selbstmord des Offiziers. Ausgezeichnet. Sie hören mit und Sie denken mit, Baron. Ist doch auffallend, Felix. Fast die gleichen Umstände, fast der gleiche Verlauf. Welche Schlüsse ziehst du denn daraus? Vor allem den, dass von Josch keine Schuld trifft. Ach, und wen denn dann? Als der junge Offizier auf die Ursache des Selbstmordes seines Bruders stieß, ging er selbst in den Tod. Als Eugen uns von dem Schicksal seines Bekannten erzählte, war er vielleicht näher an der Lösung des Geheimnisses, als wir ahnten. Vielleicht hatte auch Eugen das Geheimnis erraten. Und bevor er es uns mitteilen konnte, musste er sterben. Das wird die Untersuchungskommission sein. Waldemar, es tut mir leid, aber du hast mich nicht überzeugt. Ihr werdet mich jetzt entschuldigen. Ich möchte mit den Herren alleine reden. Herr Baron, ich denke an unserer Verabredung. Hat sich nichts geändert. Nach Ablauf dieser Woche müssen wir den wahren Mörder Eugen Bischofs gefunden haben. Der menschliche Charakter ist kein so einfaches Ding. wie eine von ihren grünen Drahtspulen, die entweder positiv oder negativ geladen sind. Sensibel, überempfindlich, das mag ja sein, aber daneben ist noch für vielerlei Platz. Wir sollten jetzt nach Hause gehen. Wir können hier niemandem mehr helfen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn. Wen? Von Josch. Sehen Sie, der Baron, den Sie für einen rücksichtslosen Draufgänger und einen Menschen ohne Gewissen halten. Mich erinnert er an diese überzüchtete Windhundrasse, die russischen Barsoi. Sie sehen aus, als ob man sich vor ihnen in Acht zu nehmen hätte, und dabei sind sie ganz und gar hilflos, wenn es ihnen ans Leben geht. Mir gefällt nur nicht, wie Felix den Baron mit diesem militärischen Erdenkodex erpresst. Ja. Wissen Sie, was mich verwirrt? Das ist ein Ehrenwort. Er ist sicher nicht der sanfte Ästhet, für den Sie ihn halten. Aber ein falsches Ehrenwort von einem Freiherrn von Josch, das ist fast undenkbar. Es zieht hier fürchterlich. Bestimmt ist irgendwo eine Tür offen. Also sagt er die Wahrheit. Oder es gäbe allerdings noch eine Möglichkeit. Und? Wenn er behauptet, er war nicht im Pavillon, ist das zwar seine ehrliche Überzeugung, aber... Was? In seiner Familie... Hören Sie, da ist doch jemand im Salon. Sind Sie das, Baron? Ja. Pardon, ich wollte nur noch meine Klaviernoten mitnehmen. Da bin ich im Dunkeln über einen Stuhl gestolpert. Hallo? Wer ist dort? Ja, hallo, Freund. Wer ist denn dort? Ich werde heuer hier will der Bischof. Ja, bitte, kann ich den Herrn Professor Komm, Bischof sprechen? Der Herr Wie Professor... Lange soll ich noch mit meinem Rheuma in dieser Zulung? Der Herr Professor ist nicht zu sprechen. Zu sprechen, aber er wartet auf meinen Anruf. Ja, ich fürchte, er ist für niemanden zu sprechen. Niemand zu sprechen? Was passiert? Mein Schirm. Seien Sie doch endlich still. Bitte, so reden Sie doch. Herr Bischof hat sich zurückgezogen, um zu arbeiten. So, die neue Rolle natürlich, ich dachte schon. Na, dann möchte ich ihn weiter nicht stören. Aber darf ich Sie nur bitten, dem Herrn Professor auszurichten, dass ich ihn morgen um 11 Uhr vormittags bei mir erwarte. Und sagen Sie ihm, dass alles vorbereitet ist. Ja, und von wem soll ich ihm das alles berichten? Sagen Sie ihm, dass ich auf das jüngste Gericht auf keinen Fall noch länger warten will. Das genügt. Auf das jüngste Gericht? Jawohl, auf das jüngste Gericht. Was haben Sie da? Was haben Sie da gesagt? Ich? Die Dame am Telefon. Sie will auf das jüngste Gericht nicht länger warten. Hallo! Hallo! Hören Sie! Sie hat schon aufgelegt. Mit wem haben Sie gesprochen? Sie fiebern ja, Baron. Mit wem? Ich weiß nicht. Sie wollte Ihren Namen nicht nennen, aber Ihre Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Sie sollten sich besser zu Bett begeben. Ich will wissen, mit wem Sie gesprochen haben. Es muss Ihnen einfallen. Hören Sie! Ja, ich fürchte, ich werde Ihnen nicht helfen können, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ich fühle mich nicht wohl. Das jüngste Gericht. Das waren die letzten Worte von Eugen Bischof. Bonar. Ja, das kann er. Sicher wird er sie umbringen. Hallo. Pass auf. Ich bitte, das ist das Einzige, was er in seiner Lage nicht tun kann. Eine Zeitung daher, die Nacht, das kann er. Ja, was ist denn, was ist denn her? Da schlagt man das Ball aus der Hand und rennt davon. Ja, die Nerven, die Nerven. Aber jetzt in die Natur, wandern, der alte Teich. Schwimmkäfer und Molche habe ich da immer gefangen als Bub. Wie viel? Was ist? Ja, Hemden. Wie viel soll ich davon einpacken? 2 oder 3. Was? Sie haben doch gesagt, es wird da lange heiß. Und der Mantel schaut ja sauber aus. Man möchte meinen, der Herr Baron hätte letzte Nacht auf einer Parkbank geschlafen. Muss der auch mit? Nein, den lass da. Bring mir bitte mein Schreibzeug, ja? Hat geläutet, Vinzenz. Ich hab nichts gehört. Schau nach. Die Verabredung mit dem Dr. Peschek morgen Abend im Open-Restaurant, die muss ich noch absagen. das Graf Wenkheim Erinnerungsturnier im Feldclub, ja. Bitte, Herr Baron, Ihre Karten. Aber ich weiß nicht. Er ist sehr pressiert. Nein, Sie müssen hier schon warten. Kommen Sie, Herr Ingenieur. Treten Sie näher, bitte. Ihre Tür war nicht versperrt und da... Oh, das tut mir leid. Na, das war nichts Wertvolles. Vinzenz, du bringst das in Ordnung, ja? Entschuldigen Sie, aber ich muss mich erst an das Halbdunkel gewöhnen, in dem Sie hier sitzen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Jetzt verraten Sie mir aber eines. Wie haben Sie sofort gewusst, dass ich es bin? Haben Sie vielleicht hellseherische Fähigkeiten? Ihre Schuhe. Das ist ein unverkennbares Geräusch. Mir gestern schon aufgefallen. Ja, die sind neu, ja. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Tee vielleicht? Oh, danke. Aber wenn ich mich von dem Cognac hier bedienen darf? Bitte, bitte sehr. Danke. Ich nehme an, Felix hat Sie geschickt. Hat sich etwas Neues ereignet? Oh, bisher noch nicht. Die Dame, mit der Sie gestern am Telefon gesprochen haben und deren Stimme Ihnen bekannt vorkam, ist Ihnen inzwischen eingefallen, wer sie ist? Leider. Immer noch nicht. Da bin ich vergeblich gekommen. Prost. Prost. Entschuldigen Sie, bevor ich es wieder vergesse. Vinzenz, könntest du mir noch mein Schlafmittel aus der Apotheke besorgen? Na, zuerst muss ich schauen, dass ich mit dem Koffer fertig werde. Ja, das ist schon gut. Sie verreisen? Ich besitze ein kleines Gut in Grodim. Ich habe dort einen Teil meiner Kindheit verbracht. Mein Zug geht um 12. Kann man erfahren, was Sie so plötzlich von hier abberuft? Nur Rotwild. Rotwild, das erschossen werden will. Erschossen? Merkwürdig. Bitte? Sie können mich nicht leiden, nicht wahr? Ich habe nie eine der Antworten. Ja, lassen Sie mir eine ehrliche Antwort, kann ich nicht erwarten. Macht aber nichts. Wenn ich Ihnen unbedingt das Leben retten will, ist das meine Sache, oder? Prost. Wohlsein. Ich war gestern in Ihrem Rennclub. Ich habe mit einigen Ihrer guten Freunde über Sie gesprochen. Sie sind wohl wirklich nicht der, für den ich Sie gehalten habe. Kein Schöngeist, kein Ästhet. Man sagt Ihnen nach, dass Sie in einigen Ihrer Affären, sagen wir, ziemlich großzügig in der Wahl Ihrer Mittel gewesen sind. Irgendjemand nannte Sie gestern eine prachtvolle Kanaille. Aber nein, bitte bleiben Sie sitzen. Ich habe nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Ich verstehe jetzt nur eines nicht. An Eugen Bischofs Tod können Sie nicht schuld sein, davon bin ich überzeugt. Aber warum wehren Sie sich dann nicht? Warum lassen Sie sich von Felix widerstandslos matt setzen? Ich verstehe nicht, was das alles, was Felix mit meinem Jagdausflug zu schaffen hat. Wollen Sie Versteck spielen mit mir? Ich nehme nicht an, dass Sie einfach aufs Land flüchten und Felix die Genugtuung bereiten, Sie bei Ihrem Regiment auch noch der Feigheit bezichtigen zu können. Vermutlich werden Sie in den nächsten Tagen einen Jagdunfall haben. Ein standesgemäßes Ende für einen Offizier. Also, Herr Ingenieur, meine Zeit ist leider knapp bemessen. Ich muss Sie jetzt bitten. Können Sie denn Ihre Reise nicht wenigstens um einige Tage verschieben? Es geht um ein Menschenleben. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn ich Ihnen verspreche, dass ich Felix innerhalb 48 Stunden sagen werde, wer der Mörder Eugen Bischofs gewesen ist? Wie? Ja, haben Sie neue Spuren, Fingerabdrücke im Pavillon? Natürlich nicht. Der Mörder ist überhaupt niemals dort gewesen. Ja, aber gestern sagten Sie ein Irrtum. Als Eugen die Schüsse abfeuerte, stand er unter dem Diktat eines fremden Willens. Aber der Mörder war nicht bei ihm, denn ich weiß, dass er seine Wohnung seit Jahren nicht verlassen hat. Was heißt das? Sie wissen, Sie kennen ihn? Noch nicht. Aber ich habe Grund zur Annahme, dass er Italiener ist und kaum ein Wort Deutsch versteht. Und dass er eben seine Wohnung seit Jahren nicht verlassen hat. Und woher wollen Sie das wissen? Ein Monstrum. Krankhaft dick und infolgedessen zu völliger Unbeweglichkeit verurteilt. Aber er übt eine ganz außerordentliche Anziehungskraft gerade auf Künstler aus. Das eine Opfer war Maler, das andere Schauspieler. Halten Sie das für einen Zufall? Na, das klingt zu fantastisch. Eine menschliche Entartung von pathologischer Körperfülle. Wahrscheinlich sogar gelähmt. Ui, die Stühle hier. Biedermeier, denke ich. Nein, Chippendale. Direktor Löwenfeld, der Dramaturg vom Theater, der hat ein Telefongespräch mit angehört, das Eugen Bischof in der Direktionskanzlei geführt hat. Und wissen Sie, was Eugen am Apparat gesagt hat? Ich soll ihn mitbringen? Unmöglich, Gnädigste. Ihre Biedermeier-Möbel sind nicht für sein Gewicht berechnet. Außerdem, das Haus hat keinen Lift. Wie soll ich ihn aus seiner Wohnung die Treppe hinunterbringen? Ja, sein Ungeheuer, das tückisch wie eine Spinne in seinen vier Wänden sitzt und seine Opfer erwartet. Es ist eine ebenso scharfsinnige wie kühne Schlussfolgerung. Und Sie wissen, dass er Italiener ist. Auch eine Schlussfolgerung? Erinnern Sie sich der Vorgeschichte des Falls? Der Schiffsoffizier, von dem uns Eugen Bischof erzählt hat, ist auf der Suche nach dem Mörder seines Bruders gewesen. Eines Abends kam er ungewöhnlich spät nach Hause. Ja, und eine Stunde später verübte er selbst. Denn an diesem Abend hat er den Mörder seines Bruders gefunden und mit ihm gesprochen. Das ist doch klar. Das wäre denkbar. Jetzt passen Sie auf. Eugen Bischof ist in den letzten Tagen ebenfalls verspätet nach Hause gekommen. Zuerst am Mittwoch, dann am Freitag. Er hat ein Mietauto genommen, denn er sprach bei Tisch von den Scherereien, die ihm als Unfallzeugen bevorstehen, weil der Chauffeur in der Burggasse in den Beiwagen einer elektrischen Straßenbahn hineingefahren ist. Und am Samstag kam er wieder zu spät. Fällt Ihnen etwas auf? Nein. Sonderbar. Halten Sie einen Offizier für leichter suggestiv beeinflussbar als einen Schauspieler? Nein. Hier musste der Mörder sein Opfer nur einmal treffen, um ihn seinen Willen aufzuzwingen, da gleich dreimal. Also gibt es für mich nur eine einzige Erklärung. Der Mörder spricht in einer Sprache, die dem Schiffsoffizier geläufig war, die Eugen aber nicht so gut beherrschte. Daher der längere Widerstand. Der Schiffsoffizier sprach fließend Italienisch. Eugen dagegen nur ganz unvollkommen, als einzige Fremdsprache überhaupt. Ja, Sie haben mich beinahe überzeugt, mein Kompliment. Meisterdetektiv Waldemar Solgrub. Ich zweifle nicht, dass es Ihnen auch in Kürze gelingen wird, die Dame mit dem jüngsten Gericht zu finden. Zu spät. 500 Tote mit verzerrten Gesichtern am Munhoflus. Was? Meine Hochspannungsleitung. Sie haben zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden über dieses Kriegserlebnis gesprochen. Ich habe also Ihr Wort nicht wahr. Es bleibt dabei, dass Sie Ihre Abreise verschieben. Nein, ich habe Ihnen nie eine derartige Zusage gemacht. Ich reise unverzüglich. Du hast keine derartige Zusage. Nein. Zum Teufel habe ich dir meine Zeit gestohlen. Ich mühe mich hier ab, Sie aus Ihrer Lethargie zu holen und Sie schauen Sie mich nicht so an. Sie haben ja recht, die Kunde genommen geht mich die ganze Sache gar nichts an. Ich bringe Sie zur Tür. Ach, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich war heute Morgen bei Diener. Möglich, dass ich mich täusche, aber ich hatte den Eindruck, als wäre ihr sehr daran gelegen, mit Ihnen zu sprechen. Mit einem Mann, den Sie für den Mörder Ihres Garten halten muss, da täuschen Sie sich gewiss, Herr Ingenieur. Versäumen Sie den Zug nicht, mein Lieber. Angenehme Reise. Sind das alle Koffer? Ja, nur die zwei. Und? Wohin fahren wir? Zum Südbahnhof. Wie bleibt er denn jetzt überall? Lass es daher! Passen Sie doch auf! Es hätte um einen hohen Unfall gegeben. Dann hätten sie nicht mehr verreisen brauchen. Der Unfall. Natürlich. Wollen der Herr jetzt einsteigen? Nein, danke. Ich fahre nicht. Aber der Zug? Die Reise wird verschoben. Die Koffer. Ja, aber... Ja, tut mir leid. Sie haben es ja gehört. Ich muss wieder abladen. Ja. Das ist eine Geschichte. Macht ihr das öfter? Ihr Herr Baron? Jetzt pass auf, Vincent. Du gehst jetzt in das Polizeikommissariat in der Greindlgasse, fragst nach dem Dr. Hufnagel und übergibst ihm meine Karte, wenn es mich gleich erinnert. Man kennt sich vom Schachspiel im Stadtcafé. Er sollte bitte schön den polizeilichen Bericht über den Autounfall ausheben lassen, den ich auf der Rückseite notiert habe. Aus diesem Bericht brauche ich nur den Namen des Chauffeurs und die Nummer seines Autos. Und dann wirst du den Chauffeur auf seinem Stammplatz erwarten und zu mir bringen. Ich habe mit ihm zu sprechen. Ja, ich verstehe nicht. Brauchst du auch nicht, du sollst dich nur beeilen. Also Sie erinnern sich noch an den damaligen Fahrgast, Herr... Wiederhofer, Johann Wiederhofer, freilich. Ist ja dabei gewesen bei den Missgeschick. Aber mich trifft keine Verschuldung, mich nicht. Geringt hat's. Und den Tag zuvor hat's auch geringt. Auf Jahren auch was geschenkt. Wie hoch war denn Ihr Schaden? Ja, halt. Ein neues Federblatt. Und die Windschutzscheiben war auch hier. Den ganzen Nachmittag habe ich mit der Reparatur zu tun gehabt. Am Samstag bin ich fertig geworden. Zum Mittag stehe ich auf meinen Standplatz. Und wie der Zufall will, kommt der Nämliche her, also Ihr Bekannter, wieder aus dem Achterhaus raus. Den Fahrer, den immer, hat mein Kollege zu mir gesagt. Aber nein, das gibt's bei mir nicht. Ein Oberglauben, den kenne ich nicht. Steigen Sie ein, gnäher, habe ich zu ihm gesagt. Sie haben den Herrn aus dem Haus Nummer 8 kommen sehen. Wo ist Ihr Stammplatz? Auf der Dominikanerpastei, vis-à-vis vom Volkscafé. Fahren Sie mich hin. Hinein ins Volkscafé? Nein, zur Dominikanerpastei, Nummer 8. Rittmeister von Jos, führen Sie mich bitte zum Herrn Major. Der Herr Major ist leider nicht da. Ach. Die Gnefrau auch nicht. Und wissen Sie, wann er zurückkommt? Nein. Aber vielleicht möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Nein, nein, danke Ihnen. Danke. Ich bräuchte eigentlich nur eine Auskunft über einen Hausbewohner. Ja, da kann ich Ihnen aber auch helfen. Nein, besser als der Herr Major. Nein, da wollte ich mich am besten an einen Kameraden wenden, wissen Sie? Der Name ist mir leider nicht bekannt, aber der Gesuchte ist Italiener. Da haben Sie Pech. Der ist vor einem halben Jahr ausgezogen. Außerdem war das ein Serbokroat. Dulibic hat er geheißen. Also im Moment haben wir gewiss keinen Italiener im Achterhaus. Mhm. Sind Ihnen wirklich alle Mieter bekannt? Ich habe nämlich Grund zu der Annahme, dass der Gesuchte seine Wohnung seit Jahren nicht mehr verlassen hat. Vielleicht, weil er gelähmt ist. Ein Krüppel? Na, so gut kann sich keiner versteckt halten bei uns. Die ganze Gassen ist ein einziger Trotschwinkel. Aber warten Sie, vielleicht meinen Sie den Herrn Albarachi im dritten Stock? Ein sehr gebildeter Mensch. Der grüßt immer freundlich, sammelt Bilder und altes Zeug. Der Herr Major freilich hat gesagt, der wäre ein Geldverleiher. Der nimmt 12-15%, je nachdem. Ein rechter Halsabschneider. Aber Sie glauben mir nicht, wer alles zu dem aufsteigt. Wirklich vornehme Leute. Vorgestern oder am Freitag beispielsweise war der Hofschauspieler bei ihm. Eugen Bischof. Ja, genau. Das Fräulein Johanna hat ihn gleich erkannt. Das ist die Tochter von Herrn Major. Die sammelt Auto. Jetzt rennt er einfach auf und davon. Schaut aus wie ein feiner Herr und ist auch bloß ein Flegel. Geben Sie bitte dem Herrn Albarachi meine Karte. Ich. Oder nein, nein, nein. Ich denke, mein Besuch hat sich erübrigt. Ich bin zu spät dran heute. Sagen Sie bitte, wie lange muss ich denn noch warten, um meine Zeit machen? Meisterdetektiv Waldemar Solgrub. Ein selbsternannter Ritter. Immer ans Rad von Hause. Thank you. Ja, das hat sich schon wieder näher. Das ist aber geschwind gegangen mit dem Besuch. Wie ist es? Ist Ihnen nicht gut? Der Herr schaut ja aus wie... Ich fahre nicht zu einem Arzt mit den Schüttelfrosten. Nein. Ja, oder wenigstens geschwind zu aus. Wir hatten quasi 18. Na ja. Hoffentlich bleibt uns heute der Unfall der Sport. Na, mir geht's ja nichts an, aber ich hätte den Knähern wirklich roten Kleid auszufahren. Bitte darum. Ja, aber Sie haben doch gesagt, Mirtengass. Da wohne ich. Ass. Ich hab zuerst nur gedacht, weil Sie doch hinter Ihnen Bekannten daher sind, da soll es nachmachen wollen, was der am Freitag gemacht hat. Ich verstehe nicht. Na ja, den habe ich auch in die Mirtengassen fahren müssen. Zu mir? Nein, natürlich nicht zum Bären. In die Apotheken. In die Apotheke zum Herzengel Michael? Ja, sonst gibt es ja keinen. In die Apotheke. Na ja, wohin sonst, aber natürlich. Ja, da will ich auch hin. Schnell, schnell. Ja, ja, freilich. Das wird das Beste sein für die Knäherren. So, Herr Stebernick, das Flascherl. Ich bitte sehr. So, meine Verehrung, Herr Baron. Kleines Momentel noch, ich muss für den Herrn noch das Flascherl zurechtmachen. So 80 Heller macht's aus. Ja, danke sehr. Herr Stebernick, der empfehle mich, Herr von Stebernick. Geben Sie der Diener. So, Herr Baron, was steht zu Diensten? Mein Schlafpulver brauche ich, das mit dem Brom. Ja, aber gern. So. Sagen Sie, das rotblonde Fräulein, das mich sonst immer bedient hat, ist die heute nicht da? Das Fräulein Poldi. Ja, richtig, ja. Leopoldine Zeit. Ja, die hat einen freien Tag heute, ja. Soll ich vielleicht was ausrichten? Haben der Herr Baron eine Beschwerde? Nein. Ich hätte nur Grüße zu bestellen von einem gemeinsamen Bekannten, das ist nichts Wichtiges. Aber vielleicht könnten Sie mir doch Ihre Adresse geben, ne? Ja, wenn Herr Baron wünschen. Ich schreibe es Ihnen auf, bitte. So, zweiter Stock, Tür Nummer 21, Breuhausgasse Nummer 11. So, bitte sehr. Beim Herrn Hofrat Deichmann. Das ist nämlich Ihr Großvater. Das Fräulein ist aus sehr gutem Haus. Wie alle meine Angestellten. Ja. Soll übrigens verlobt sein. Habe so Leuten hören, was Herr Gebster, Diener, Herr Baron. Halt, Ihr Backerl, Herr Baron. Sie haben Ihren Schlafpulver vergessen. Das Fenster hier. So, halten Sie doch die Lampe gerade. Hier. Friedrich Teichmann. Hofrat in Pension. Das sind Sie, Herr Baron. Und Sie natürlich auch, Herr Ingenieur. Ja. Ich bin wieder zu spät. Wir sind alle zu spät gekommen. Wieso? Hier. Die Dame am Telefon. Das Fräulein Teichmann. War das jüngste Opfer von diesem Ungeheuer. Leo Perutz, der Meister des jüngsten Tages, Teil 1. Bearbeitung Marina Dietz. Es sprachen Gottfried, Freiherr von Josch, Michael Heldtau, Waldemar Sohlgrub, Kurt Sowinetz, Dr. Gorski, Heinz Moog, Felix, Paulus Manka, Eugen Bischoff, Erich Auer. In weiteren Rollen Michael Keller, Jaromir Borek, Gerhard Steffen und andere. Komposition Peter Zwetkow. Regie Götz Fritsch. Produktion Bayerischer Rundfunk und ORF 1988.